In seiner beengten Suite stellt Gelbert die Klappstühle auf und macht sich an seine Runden. Er weiß, dass er das in letzter Zeit oft tut, vielleicht zu oft, aber es hilft. Das tut es eindeutig. Vielleicht hat er es schon vor der Sache mit Coughlin oft getan, vielleicht ist es ein Problem, die Stühle und das Zählen. Es ist ihm bewusst, dass Zahlen ihm momentan nur selten aus dem Kopf gehen. Er addiert sie, dividiert sie und eventuell ist das eine Sucht. Wenn er zählt, kommt ihm manchmal unbeabsichtigt eine Zahl aus dem Mund, wie ein Schachtelteufel. Bei dem Gespräch mit Corton ist das passiert und er erinnert sich nicht mehr genau, aber es könnte vorhin auch bei dem Mann an der Rezeption passiert sein. Auf jeden Fall ist dem das mit den Klappstühlen merkwürdig vorgekommen. Er sollte etwas dagegen tun, bevor es aus dem Ruder läuft, zum Beispiel mit Hilfe von Hypnose. Und das wird er auch, sobald Coughlin des Mordes an Miss Yvonne angeklagt ist. Aber vorläufig muss er seinen nächsten Schachzug planen, dabei helfen die Zahlen und die Stuhlrunden. Er geht von einem Klappstuhl zum Bett, was 4 Schritte sind. Vom Bett zum heruntergeklappten Klodeckel sind es weitere 11 Schritte. Das macht insgesamt 15 und damit 1 bis 5 der Reihe nach addiert. Als nächstes kommt der Schreibtischstuhl im Wohnzimmer. Das sind noch einmal 14 Schritte. Das ergibt... Einen Moment lang hat er keine Ahnung, was das ergibt, und er wird von einer Art Panik ergriffen. Die arme Miss Yvonne ist auf ihn angewiesen, ihre Angehörigen sind auf ihn angewiesen, aber wenn er sich nicht einmal eine simple arithmetische Summe merken kann, wie soll er dann... Ah, 29, denkt er, woraufhin ihn Erleichterung durchflutet. Daran, dass er so durcheinander ist, trägt ausschließlich Coughlin die Schuld. »Nehmen Sie mich doch fest«, murmelt Gelbert, während er kerzengerade auf einem der Klappstühle sitzt. »Tja, das können Sie offenbar nicht, das können Sie nicht.« Coughlin will den Staat verlassen? Gelbert kann so viel zählen und rechnen, wie er will, aber damit hat er nicht gerechnet. Wie kann er, Inspektor Frank Gelbert, den Druck aufrechterhalten, wenn Coughlin einfach die Zelte abbricht und abreißt? Er zählt. Er addiert, gelegentlich dividiert er auch. Nicht zum ersten Mal kommt ihm in den Sinn, Coughlin zu töten. Er ist sich sicher, dass er damit davonkommen könnte, wenn er sorgfältig vorginge, und es würde die Frauen retten, die noch das Schicksal der armen Miss Yvonne erleiden könnten. Aber ohne eindeutige Beweise für Coughlins Schuld, oder besser noch ein Geständnis, würde der Dreckskerl als Unschuldiger sterben. Unannehmbar. Gelbert marschiert von einem Zimmerstuhl zum nächsten, zum Bett, zu einem Klappstuhl, zum Klodeckel, zu einem anderen Klappstuhl. Er legt sich eine Weile hin, weil er hofft einzuschlafen oder sich wenigstens eine Weile auszuruhen. Doch als er die Augen schließt, sieht er nur Coughlins unverschämtes Gesicht vor sich. »Nehmen Sie mich doch fest! Tja, das können Sie offenbar nicht!« Er springt auf und startet eine neue Stuhlrunde. »Das ist die letzte«, sagt er sich, »dann kann ich bestimmt einschlafen, und wenn ich aufwache, werde ich wissen, was ich tun muss.« Auf dem Klodeckel angekommen, vergräbt er das Gesicht in den Händen und flüstert, »Ich tu's für dich, Miss Yvonne, nur für dich.« Was eine Lüge ist, und das ist ihm völlig klar, Miss Yvonne kann man nicht mehr helfen, aber Danny Coughlin ist am Leben und auf freiem Fuß.